schlaflosen Grab tanzt du in den Septemberabend eins aufgebahrt im Sarg. Verzehrtes Fleisch von fetten Maden in Dunkelheit, du mal traurig für eine Sonntage. Kalte Steine, harte Worte in deinem Mund voll Sand. Kahle Bäume, weiße Felder, weite Wildnis, Hinterland. Neben alten Villen von Kannibalswahn swingen die Außenseite deiner ausgebleichten Schienenbeine. Durchscheinen zwischen Hautstreifen aufgerissen wie Trauerweidenrinden. Teile voller Kerben erinnern dich an Halfpipes Zeiten. Skaten eben wackelt sein, immer blank wie ein Grabstein. Doch einst auf leisen Sohlen schleichend, auf heißen Sohlen schreitend. Jetzt rascheln deine Fingerknochen wie die Streichholzschachteln, weil du tanzt. Knackt es wie Eisschollenplatten, dein kleines Alaskas roch nach Efeu, als sie dich begraben haben. Teuer auf dünnem Eis gelebt, unter Vulkanen aus Magma, auf dickem Eis gestorben, alle Sünden überlebt. Tanz doch nochmal im morschen kalten Grab, im scharlachroten Septemberabend, dein letztes Mal am Schlagzeug fühlen, wie als wir noch Herzschlag hatten. Gib Gas in die Flamme, verbrenn nochmal wie Kerosin, verdammt, lass uns feiern, yeah. September zu Neujahr, Morphin für Gebeine, ein Prost auf die Welt, die mich vergaß. Frohes Neues, ihr Wichser, ich hab die Amy hier am Start und mit der üb ich jetzt den Zwischenpart, okay, los.